dass ein Christ so sehr vor seinen Körper sorgt. Was ist er mehr? Ein Bau von Erden, der wieder muss zur Erde werden. Ein Kleid, so nur geborgt. Er könnte ja das beste Teil erwählen, so seine Hoffnung nie betrügt, das Heil der Seelen, so in Jesu liegt. O selig, wer ihn in der Schrift erblickt, wie er durch seine Lehren auf alle, die ihn hören, ein geistlich Manna schickt. Drum, wenn der Kummer gleich das Herze nagt und frisst, das Herze nagt und frisst. Drum, wenn der Kummer gleich das Herze schmeckt und sehet doch, so schmeckt und sehet doch, wie freundlich Jesus ist. So schmeckt und sehet doch, wie freundlich.